Die Weltöffentlichkeit bewundert sehr den revolutionären Vormarsch des koreanischen Volkes für den endgültigen Sieg des Sozialismus unter dem Banner der Selbsthilfe. Der Vorsitzende des Landesexekutivkomitees Uganda der panafrikanischen Bewegung sagte, Korea habe sich trotz der Erdrüstungsmachenschaften der USA zu einem Erdsatellitenhersteller und Staat und einer Atommacht entwickelt. Auch Afrika solle von Korea den Geist der Selbsthilfe lernen. Die Internet-Homepage der antiimperialistischen Plattform Deutschlands schrieb, ohne Kraft für Selbstverteidigung würde man der Sklave werden und mit Selbsthilfe der Sieger. Die charakteristischen Merkmale eines starken Landes seien die Erhabenheit des Staatsführers, die Macht der einmütigen Geschlossenheit und die starke Armeekraft. Und das sei die Wahrheit der Geschichte, die das koreanische Volk im langwierigen Kampf begriffen habe. Der Vorsitzende der britischen Songun-Politik-Studiengesellschaft sprach, er habe während des Aufenthalts in der DFRK die schnelle Entwicklung Koreas unter der weisen Führung von Kim Jong-un unmittelbar erlebt. Dank der Durchsetzung der Selbsthilfe würden in der DFRK heute in allen Bereichen große Fortschritte erzielt. Die Internet-Homepage des Verlags Ostsibirien in der Region Irkutsk von Russland bemerkte, in der DFRK werde basierend auf der modernen Wissenschaft und Technik die Priorität der Selbsthilfe betont, die Bildung des ganzen Volkes zu wissenschaftlich-technischen Talenten und die Gestaltung des starken Staates mit Wissenschaft und Technik energisch forciert und an deren Spitze stehe Marschall Kim Jong-un.